An Genossen Kim Jong-un richtete der Präsident der Arabischen Republik Syrien Bashar al-Assad am 17. November Antwort-Telegramm. Darin bedankte sich Bashar al-Assad beim Genossen Kim Jong-un und der Regierung der TVJK dafür, ihn zum 46. Jahrestag der ruhmreichen politischen Bewegung in der Arabischen Republik Syrien beglückwünscht zu haben. Der syrische Präsident wünschte dem Genossen Kim Jong-un Gesundheit und Glück und dem koreanischen Volk größeren Fortschritt und Gedeihen.